Kundgabe 8516. Empfangen am 2.6.1963. Ausgießung des Geistes. Pfingsten. Es war erst nach meinem Kreuzestod möglich, dass ich meinen Geist ausgießen konnte, weil zuvor kein Mensch fähig gewesen wäre, etwas Göttliches in sich zu bergen, da die Urschuld der Gottgegnerschaft noch auf den Menschen lastete. Mein Geist aber ist die Ausstrahlung meiner selbst, und niemals konnte ein schuldbeladener Mensch Empfänger dieser Ausstrahlung sein, denn es bestand eine zu tiefe Kluft zwischen dem schuldig gewordenen und mir. Ich aber habe im Menschen Jesus die Sühne geleistet für jene Schuld. Und jeder Mensch, der mein Erlösungswerk annimmt, kann nun auch sich selbst so zubereiten, dass er meine Liebeanstrahlung wieder empfangen kann. Und das heißt auch, dass ich selbst in dem Menschen Wohnung nehmen kann und als Zeichen meiner Gegenwart ihn erfüllen kann mit meinem Geist. Sein Denken und Wollen wird nun bestimmt von der Kraft des Geistes. Er kann nichts Falsches denken und wollen, solange mein Geist in ihm wirket. Denn er lässet mich voll bewusst in ihm wirken, er öffnet sich, indem er sich mir innig verbindet und ich also den Liebelichtstrahl in sein Herz senken kann, der alles erleuchtet, der ihm nun ein Wissen schenkt in hellster Klarheit, so dass der Mensch aus der bisherigen Finsternis heraustritt und er durch meinen Geist in alle Wahrheit eingeführt wird, wie ich es verheißen habe. Es musste diesem Akt der Ausgießung des Geistes, der bei meinen Jüngern allen Menschen sichtbar vor sich ging, der Kreuzestod vorausgehen. Es musste zuvor mein Gegner besiegt werden, so dass er nicht mehr zwangsmäßig die Menschen in der Finsternis erhalten konnte, sondern er denen die Freiheit geben musste, die sich mir zuwandten, die sich von mir erlösen ließen, das heißt, bewusst mein großes Erbarmungswerk anerkannten und daran teilhaben wollten. Für diese also war der Tod, die große geistige Finsternis, überwunden. Sie konnten sich selbst zu Gefäßen herrichten, in die sich mein Geist verströmen konnte. Sie befanden sich nun nicht mehr in irrigem Denken, sie erkannten die Wahrheit und strebten sie auch voll bewusst an. Sie traten aus dem Zustand völliger Erkenntnislosigkeit heraus, ihnen wurde Licht. Mein Geist durchflutete sie und sie näherten sich nun auch wieder mir selbst, das Geistesfünkchen in ihnen, das als mein Anteil in ihnen schlummerte, strebte dem Vatergeist von Ewigkeit zu, mit dem es unlösbar verbunden war. Es war, ganz einfach gesagt, die Bindung mit mir wiederhergestellt, die die Wesen selbst einstmals freiwillig unterbrochen hatten, und ein Wesen, das mir wieder verbunden war, der ich das Licht bin von Ewigkeit, musste nun auch von meinem Licht durchstrahlt sein und all sein Denken kann nur noch recht sein. Er muss die Wahrheit erkennen und der Mensch muss diese Wahrheit nun auch vertreten, weil ihn der Geist dazu treibt, die Wahrheit zu künden, allen seinen Mitmenschen. Und das war auch die Mission meiner ersten Jünger, die dazu durch die Ausgießung des Geistes befähigt waren, in die Welt hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden allen Völkern. Sie mussten selbst in der Wahrheit stehen, um diese weitergeben zu können, und wenngleich sie auch während meiner Lehrjahre von mir selbst eingeführt wurden in die Wahrheit, so musste dennoch erst die Ausgießung meines Geistes vorangehen, auf dass sie nun auch hell und klar wussten um ihre Aufgabe und keinerlei Unwissen sie mehr bedrücken konnte. Denn sie waren nun durch meinen Geist von mir selbst gelehrt, der ich bei ihnen blieb, wie ich es verheißen hatte. Und so auch wird sich mein Geist immer wieder ergießen über Menschen, die mir dienen wollen, die sich herrichten zu Gefäßen, in die mein Geist einströmen kann und die gleich meinen ersten Jüngern, den Mitmenschen, die Wahrheit bringen wollen, in der Erkenntnis, dass ihnen nur die reine Wahrheit Rettung bringen kann in der großen geistigen Not. Und mein Geist wird wirken in jenen, auf dass die Finsternis verjagt werde und die Menschen sich wieder in rechtem Denken bewegen, die mir dienen wollen und mithelfen an der Erlösung der irrenden Seelen. Es kann kein Mensch geben, was er nicht besitzet. Ich will aber euch, meine Diener, reich bedenken, auf dass ihr wieder austeilen könnet euren Mitmenschen, die dringend der Unterstützung bedürfen, weil sie allein nicht die Bindung mit mir anknüpfen. Doch ihr, die ihr um alle Zusammenhänge wisset, ihr könnet sie aufklären und sie doch noch veranlassen zur Änderung ihres Willens. Und ihr werdet immer reiches Geistesgut empfangen können und immer, wenn ihr Fragen stellet, werden sie euch beantwortet werden, so dass ihr in der Antwort auch den Geber dessen erkennen könnet, was ihr nun weiterleiten sollet. Denn viele Menschen und viele Seelen im jenseitigen Reich werden Fragen und rechte Antwort begehren. Und diese können sie nun auch durch euch entgegennehmen, denn ich weiß um alle Gedanken, die in den Herzen aufsteigen. Und ich werde jeden Menschen bedenken, seiner Aufgabe gemäß. Und das ist mein Wirken in euch, das Wirken meines Geistes, das die ersten Jünger erfahren durften an sich selbst nach meiner Himmelfahrt. Auch ihnen musste immer wieder meine Liebe zu Hilfe kommen, denn um den Auftrag auszuführen, den ich ihnen gegeben hatte, waren sehr viele Kenntnisse nötig. Und niemals hätten sie diese Aufgabe ausführen können, ohne meine offensichtliche Unterstützung. Denn ich belehrte sie dauernd durch den Geist. Und so brauchten sie nicht zu fürchten, unfähig zu lehrender Tätigkeit zu sein oder ein falsches Geistesgut zu verbreiten, und sie konnten nun ihr Amt gut verwalten. Sie konnten mein Evangelium verkünden, wie es mein Wille war. Und die gleiche Aufgabe stelle ich auch heute meinen letzten Jüngern auf dieser Erde, dass sie den Menschen die Wahrheit bringen, die nur von mir selbst ausgehen kann. Denn es steht die Erde in tiefster Finsternis. Irrtum und Lüge sind so verbreitet, dass die Menschen den ernstesten Willen aufbringen müssen, um zur Wahrheit zu finden und sie dann auch zu erkennen als solche. Sie können aber nur durch die Wahrheit selig werden, weil sie nur mich erkennen und lieben lernen, wenn ihnen reine Wahrheit über mich und mein Wesen zugeführt wird. Und dieses Wissen, die reine Wahrheit, kann ihnen nur durch meinen Geist vermittelt werden. Aber sie wird euch auch vermittelt, weil ich euch liebe und ihr nur die innige Bindung mit mir gleichfalls durch Liebe herzustellen brauchet, um den Geistesfunken in euch, der mit dem Vatergeist von Ewigkeit unlösbar verbunden ist, zur Entäußerung zu veranlassen. Dann kann ich also selbst euch ansprechen und euch in einen Zustand der Erkenntnis versetzen, und ihr werdet nun auch wissen, was ihr tun müsstet, um euer Ziel, den Zusammenschluss mit mir, zu erreichen noch auf Erden. Denn wenn ich selbst euch belehre, dann werdet ihr wahrlich recht unterwiesen, und ihr werdet dann sicher auch eure Erdenaufgabe erfüllen und euch wandeln zur Liebe. Ihr werdet wieder euer Urwesen annehmen und selig sein, wie ihr es waret im Anbeginn. Amen.